bist also trotz der Warnung hier in meine Hut gekommen. Dann zeig ich dir jetzt mal etwas, du Notensohn. Das ist mein Revier, wo die Kings leben, wo deine Arme reißen so wie Binnenfäden. Denn hier ist hartes Ghetto, nichts für weiche Eier, Kleiner. Ich deale mit Designer, Drogen aus Thailand. Die Kohle ist knapp, in meinem Viertel musst du strugglen. Hier lebst du sehr gefährlich, weil wir nicht lange fackeln. Meine Gegend hat Bitches wie Sand am Meer. Sie zeigen mir ihren Tanga. Yeah, ich hänge mit den Homies und schmeiße Geld. Tja, mein Freund, das ist meine Welt. Ich fahr durch sie im Porsche, aber nie betrunken. Denn ich habe Kurs und schieße auf euch Tanten. Hier sind alle drauf, also kommt nicht her. Man kämpft ja auch nicht mit einem Grizzly-Bär. Moin, moin, moin, moin Revier. Ich trinke Bier und hab's im Visier. Ich male dein Gesicht auf eine Staffelei. Kommst du nochmal hierher, dreh ich dir in dein Ei. Moin, moin, moin, moin Revier. Ich trinke Bier und hab's im Visier. Ich male dein Gesicht auf eine Staffelei. Kommst du nochmal hierher, dreh ich dir in dein Ei. Kannst du das Ghetto sehen? Fehlanzeige. Wir verbinden dir die Augen, du blind Schleiche. Die meisten hier sind Gangster, hauptberuflich. Wir haben uns die Scheiße nicht ausgesucht, Bitch. In meinem Block kriegst du besser einen Flammenwerfer. Nach der Massenschlägerei weißt du, ich bin stärker. Wir ziehen um die Häuser mit Drogen im Blut. Die Stimmung ist wechselhaft wie Ebbe und Flut. In den Straßen werde ich dich in der Pfeife rauchen. Ich kenn jeden, du kannst hier nicht untertauchen. Ich besser, bin besser, denn ich habe ein Messer. Deshalb bin ich wie gesagt besser. Bling bling, merkst du wie das Ghetto stinkt, stinkt. Ich mag dich nicht, das ist Instinkt. Also geh nach Hause und hör weiter pur. Denn Orange trägt nur die Müllabfuhr. Moin, moin, moin, moin Revier. Ich trinke Bier und hab's im Visier. Ich male dein Gesicht auf eine Staffelei. Kommst du nochmal hierher, dreh ich dir in dein Ei. Moin, moin, moin, moin Revier. Ich trinke Bier und hab's im Visier. Ich male dein Gesicht auf eine Staffelei. Kommst du nochmal hierher, dreh ich dir in dein Ei. Do not zone.